Viertens, die Verstocktheit des jüdischen Volkes. Die Grundidee verpflichtet uns, Jesus nicht nur als einen wirklichen Menschen, als Rabbi und Propheten, sondern auch unter gleich starker Betonung als Sohn Gottes in unserer Dichtung auftreten zu lassen. Dem Leser muss immer wieder eingehämmert werden, dass dieser Mensch wahrhaftig auch Gottes Sohn ist. So lassen wir denn im pneumatischen Johannesevangelium den Helden gleich von vornherein selbst ohne Rückhalt und Scheu aussprechen, was er eigentlich ist, der göttliche Sohn eines göttlichen Vaters. In den synoptischen Evangelien lassen wir dafür Jesus desto menschlicher erscheinen, was wir auch dadurch unterstreichen, dass sich der Rabbi aus Nazareth nur ungern und zögernd über seine wirkliche Bedeutung auslässt. Ein schöner dichterischer Einfall ist es, dass besonders im Markus-Evangelium Jesus erst so zurückhaltend mit seinem Geheimnis verfährt, dass statt seiner die Dämonen in den besessenen Kranken verraten müssen, wer dieser wundertätige Mensch ist. Doch dies Ausplaudern des Messias-Geheimnisses durch die Dämonen und das Weiterverkünden durch die bei solcher Heilung Anwesenden hat eine in Hinsicht auf die Grundidee bedenkliche Seite. Man berücksichtige, dass die Tatsache der Gottessohnschaft sichtbarlich dadurch unterstrichen und bewiesen wird, dass dieser geheimnisvolle Mensch Taten, also Wunder, vollbringt, die nur der im Alten Testament geweissagte Christus, der Messias, leisten soll und kann. Bei solcher Sachlage besteht die fatale Möglichkeit, dass im wirklichen Leben zahlreiche Juden von der Macht der wunderbaren Geschehnisse hilflos überwältigt und also zu Gläubigen und Anhängern wurden, wenn es richtig bekannt wurde, dieser Mensch ist der geweissagte Messias. Das darf nicht sein. Und darum sind wir gezwungen, in unserer Dichtung innerhalb des synoptischen Rahmens aus der Messias-Tatsache ein Messias-Geheimnis zu machen. Die Tatsache der Gottessohnschaft darf nicht überall im Evangelium allzu offenkundig werden. Jesus selbst muss sein Geheimnis möglichst hüten. In den synoptischen Evangelien muss er vorerst selbst gar nicht andeuten, wer er eigentlich ist, und wenn die Dämonen es ausplaudern, dann muss er ihnen das eben verbieten. Im wirklichen Leben hätte das nachträgliche Verbieten freilich wenig genützt, aber auf dem Papier macht es sich ganz gut. Wenn so verhütet wird, dass die Leute erfahren, wer Jesus wirklich ist, dann haben wir wiederum auf dem Papier die Gefahr gebannt, die Juden könnten in Scharen dem Messias zulaufen. Denn sie müssen auf alle Fälle seine Feinde bleiben. Wir haben weiter zu verhüten, dass die Lehre unseres Helden vom kommenden Reiche Gottes ebenfalls allzu klar und deutlich verkündet wird. Das könnte wiederum zu viele Anhänger werben. Wenn also der Meister von Gottes Reich redet, so darf er das nur in der verhüllenden Form von Gleichnissen tun, deren Sinn die Zuhörer ohne besondere Aufklärung nicht verstehen sollen. Wir lassen es Jesus selbst aussprechen, seine Gleichnisse hätten bewusst den Zweck zu verbergen und nicht etwa zu enthüllen. Nur den Jüngern erläutert der Meister den Sinn der Parabeln. Bezüglich der übrigen Menge erklärt er rundheraus: Jenen aber, die draußen sind, geschieht alles in Gleichnissen, auf dass sie sehend sehen und nicht wahrnehmen, hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren. Jesus spricht so zu den Jüngern, indem er sich dabei auf Jesajas 6, 9 bis 10 bezieht, bei Markus 4, 12 und Matthäus 13, 13. Also, damit die Juden nicht in Scharen Anhänger werden, darum sind ihre Herzen so verstockt. Noch deutlicher kann man sich nicht ausdrücken. Mit Recht könnte der Leser immer noch einwenden: Es bleibt doch eigentlich ein Rätsel, warum die Juden bei derartigen Wunderbeweisen seiner Messianität sich nicht in großen Massen zu Jesus bekannt haben. Er hat doch seine Jünger sehr leicht als gläubige Anhänger gewonnen. Wir enthüllen jetzt als tiefsten Grund der Feindschaft des Judenvolkes gegen seinen Messias die Tatsache, die Johannes uns verrät. Dieser Evangelist erklärt, dass Gott selbst die Herzen der Juden verhärtet und verstockt habe. Er, Gott, hat ihnen die Augen blind gemacht und ihnen das Herz verstockt, damit sie sich nicht bekehren. Johannes 12, 40. Damit ist eine Begründung der Feindschaft der Juden vorgesetzt, an der mit Vernunftmitteln nicht zu rütteln ist. Um aber fromme Leser nicht allzu schwere Bekümmernis um Jesu Misserfolge empfinden zu lassen, können wir ihm tröstend an der gleichen Stelle des Johannesevangeliums mitteilen: Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Wenn wir jetzt auf die Gedankengänge dieses Kapitels Rückschau halten, so geben uns schon die besprochenen wenigen Beispiele zu erkennen, wie ungemein gründlich die Genossenschaft der Evangelienverfasser über den Aufbauplan der Jesusdichtung und über die ideellen Triebfedern des Handlungsmechanismus gegrübelt hat. Wahrlich, es war keine leichte Arbeit, die es zu bewältigen galt. Vor, hinter und über allem schwebte die gewaltige philosophisch-sittliche Grundidee, die Erlösung der sündigen und verdammten Menschheit durch den freiwilligen Opfertod des Christus, der zum Menschen gewordenen Sohnes Gottes, der in der Person Jesu erschienen war und am Kreuze sterben sollte. Was musste nicht alles bis ins Einzelne erwogen und ausgeführt werden, um die an sich unlösbare Konzeptionsaufgabe dennoch als gelöst erscheinen zu lassen? Was musste nicht alles versucht werden, um einen einigermaßen verständlichen Handlungsablauf des Dramas zu gewinnen? Man wird diesem mittelalterlichen Kreise von Philosophen, Dichtern und Moralisten nicht das Maß an Lob und Bewunderung versagen können, dass diese Männer als Künstler fraglos verdienen. Uns kommt es hier nun darauf an, noch einmal hervorzuheben, dass unsere Aufhellung des Bauplanes und des Handlungsmechanismus im Gesamtevangelium zweierlei beweist. Einmal zeigt sich erneut die Einheitlichkeit des Ursprungs aller vier Evangelienschriften. Die innere Einheitlichkeit wird an der Tatsache erkannt und durch die Tatsache bedingt, dass die ganze ungeheure Fülle der Konzeptionsidee sich nicht in einem der vier Evangelien restlos erschöpfen, ausleeren, vollenden kann. Die Idee verlangt für ihre historisch-pragmatisch-dogmatische Ausgestaltung, und zwar wegen der notwendig anzubringenden absichtlichen Widersprüche, mehrere dichterische Gefäße, das heißt mehrere sich teils ergänzende, teils sich aufhebende, also widersprechende Fassungen der Gesamtdichtung. Zweitens beweist unsere Untersuchung einschließlich der Freilegung der Handlungstriebfedern die durch und durch künstliche, das heißt dichterische Natur der evangelischen Geschichte. Es verhält sich nicht so, dass eine natürliche geschichtliche Handlung erst nachträglich dogmatisch infiziert und verlegendiert wäre, sondern die Sache liegt nach Abschluss unserer bisherigen Untersuchungen klar ersichtlich so, dass die gesamte Handlung, alles Geschehen bis in seine innersten Triebkräfte durch den dichterischen Motor dogmatischer Motivation in Gang gesetzt und erhalten wird.